Die heidnische Weltansicht ist die Naturansicht. Drum ziehe ich sie vor für die Poesie. Die christliche beruht auf Suppositionen. Sie ist daher ihrem Wesen nach bedingt und beschränkt. Wer weiß, ob sie in 300 Jahren noch gilt. Die heidnische wird gelten, solange die Welt steht und Menschen Menschen sind. Grillparzer.